Ja, solang schon wir genießen diese Liebe, unsere Seelen kamen sich doch so nah dafür, dass ein Geschmack in mir verbliebe, doch auch mein Liebling du. Du schmeckst nach mir. Solltest du mein Hiersein jemals wollen verleugnen, gab so viel schon von meinem Leben dir, das Umarmen dich ein Wort von dir nicht ließ vermeiden. Du schmeckst nach mir. Trachte nicht, dich zu besitzen. Bin noch nichts, hab keine Eitelkeit in mir. Will mein Leben dir nur widmen. Ich bin arm, was könnte ich sonst noch geben dir? Tausend Jahre werden vergehen und noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob Liebe dann noch leben wird, aber dann wie jetzt schon hier spürst du im Mund es sehr. Du schmeckst nach mir. Nichts, hab keine Eitelkeit in mir. Will mein Leben dir nur widmen. Ich bin arm, was könnte ich sonst noch geben dir? Tausend Jahre werden vergehen und noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob Liebe dann noch leben wird, aber dann wie jetzt schon hier spürst du im Mund es sehr.